Worum bitten wir mit den Worten, zu uns komme dein Reich in Bezug auf die Herrlichkeit? In Bezug auf die Herrlichkeit bitten wir, dass wir eines Tages in das Heiligtum des Paradieses eingelassen werden können, für das wir erschaffen sind und wo wir vollkommen glücklich sein werden. Wir bitten also um unsere Teilnahme an der Herrlichkeit, der Ehre Gottes. Erste Bitte um die Ehre Gottes und dann hier unsere Teilnahme daran, zu der Gott uns berufen hat. Ich kann natürlich auch sagen, dass wir hier um die Gnade der Beharrlichkeit bitten in Bezug auf diesen letzten Punkt. Dass wir einst ins Heiligtum des Paradieses eingelassen zur himmlischen Herrlichkeit zugelassen werden.